Facebook-Nutzer. Wir starten wieder mit einem Zitat. Das Schwierigste am Diskutieren ist nicht, den eigenen Standpunkt zu verteidigen, sondern ihn zu kennen. Markus Söder. Was läufst du denn so komisch? Fragt das Känguru, als ich in die Küche gehumpelt komme. Ich bin aufgewacht und meine Hüfte war irgendwie schief, sage ich. Materialermüdung vermutlich. Ach so, ich dachte, du willst keine Sandwürmer anlocken. Weißt du, alle beschweren sich ja immer darüber, dass es nach ihrem 40. bergab geht, jammere ich. Aber niemand hat mir verraten, dass es so schnell geht. Ich fühle mich wie auf einer Achterbahn. Das Hochrattern dauert hier ewig und jetzt geht's rasant ins Tal der Schmerzen. Bei mir ist alles Knorke, sagt das Känguru. Ist einfach eine Einstellungssache. Übrigens, mir ist aufgefallen, dass du seit einiger Zeit bei jeder Bewegung Geräusche machst. Was denn für Geräusche, frage ich und setze mich ächzend auf den Küchenstuhl. Dann schneide ich mir eine Schippe vom Brot ab, wobei meine Schulter rattert wie ein rostiges Zahnrad im Räderwerk einer von Jahrzehnten ausgemusterten Maschine im Abstellungsraum einer stillgelegten Fabrik, die in einem Reiseführer für Lost Places empfohlen wird. Vergiss es, sage ich. Ich ziehe die Frage zurück. Merkst du selber, wa? Immerhin hat mein körperlicher Verfall eine Erkenntnis beschert. So? Fragt das Känguru. Ich drücke einmal kurz meinen Rücken durch. Das Geräusch, das dabei entsteht, gleicht jenem, das eine nicht ganz stabile Eisscholle beim Betreten macht. Das Beutetier zuckt erschrocken zusammen. Viele alte Leute behaupten ja, dass früher alles besser war, sage ich. Ich glaube aber, die Alten fanden das früher nicht besser, weil es besser war, sondern weil es ihnen einfach besser ging, weil sie jünger waren. Sie verwechseln sich mit der Welt. Geht ja den meisten so, bestätigt das Känguru. Es gibt sogar Studien, die das belegen, behaupte ich. Und falls nicht, dann könnte eine KI problemlos glaubwürdiger finden. Mit einem lauten Uff öffne ich fast ein neues Glas Erdnussbutter und ruhe mich danach erstmal ein wenig aus. Das Känguru nimmt mir das Glas ab und öffnet es trotz fehlender Daumen mit arroganter Leichtigkeit. Aber ich habe einen Plan, sage ich. So. Ich bleibe jung im Geiste, Digga. Ich lasse mir vom Alter nicht die Ehre nehmen. Auf keinsten. Ich bleib unlügbar swag, 6'7". Das Känguru macht ganz große, entsetzte Augen. Es gibt nichts Peinlicheres als alte Menschen, die versuchen, Jugendsprache zu verwenden. Du findest das cringe? Frage ich. Das Känguru nickt. Laser cringe. Ich mache mir einen schnellen Kuchen. Soll heißen, ich lege Bananenscheiben auf mein Erdnussbutterbrot. Als ich genussvoll hineinbeiße, macht mein Kiefer knick-knack, knick-knack. So wie es klingt, wenn ein Kind nacheinander alle Glieder eines Zollstocks abbricht. Du hast natürlich schon recht damit, dass das cringe ist, sage ich. Und deshalb gehe ich einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, da du schon nah dem Abgrund stehst. Doch, doch, entgegne ich. Ich steige hinab und klettere auf der anderen Seite wieder hoch. Oder nee, ich mache einen ganz großen Schritt über den Abgrund hinüber. Besser gesagt, ich fliege rüber. Mein Plan ist es nämlich, die Jugendsprache von morgen zu antizipieren. Was? Ich erfinde den Jugendslang der Zukunft. Ich glaube, du redest ganz schön Bullshit und widersprichst dir dabei auch noch laufend selbst. Wenn dem so wäre, sage ich, hättest du mich wohl beim Södern erwischt. Okay, ich muss gestehen, das gefällt mir, gibt das Känguru zu. Auch wenn ich den leisen Verdacht habe, dass du nicht der Erste bist, der diesen Nachnamen satirisch zu einem Verb gemacht hat. Mehr Beispiele bitte. Wenn jemand so södert, dass man den Faden verliert, dann hat er dich in ein Labyrinth gesperrt. Verstehe. Übrigens, Side Note, als Kind dachte ich, ein Labyrinth sei eine Kuh, die zu viel redet. Ich dachte immer, Servietten heißen Sowjetten und gehen aus der Sowjetunion. Wir schweifen ab. Darf ich? Fragt das Känguru. Für ungewolltes Abschweifen die Formulierung, du TikToks schon wieder, vorschlagen? Ich nicke und mache eine Notiz. Dann fahre ich fort. Du Erdnussbutterst bedeutet, du solltest dich mal duschen, du klebst schon. Sehr bildlich. Jemand, der glaubt, dass seine Ideen von gestern und heute noch taugen, ist ein Lochkartenprofi. Friedrich Merz ist wohl der Lochkartenprofi. Ein Lochkartenprofi, wie er im Karteikasten steht. Weiter, verlangt das Känguru. Ein Müsli ist jemand, der sich Mühe gibt, meist in der Konnotation, aber trotzdem nicht viel gebacken kriegt. Bist du ein Müsli? Sind wir nicht alle Müslis? Viele geben sich nicht mal Mühe. Stimmt, sage ich. Apropos, Klimakrise ist alles, von dem man weiß, dass es böse enden wird, wenn man sich nicht drum kümmert, um das man sich dann aber trotzdem nicht kümmert. Zum Beispiel... Boah, der Lateintest ist voll Klimakrise. Aha. Und das Leugnen der Klimakrise ist übrigens Bob. Was? Bob, based on Bullshit. Manche sagen sogar Malz News. Miles News. Na, schau mal, Miles Kaffee ist kein echter Kaffee, Miles Kakao kein echter Kakao, Miles Bier kein echtes Bier. Also ist Miles die deutsche Variante von Fake. Und wenn das mal geschnallt hat, dann ergeben sich halt sehr viele gute Wörter. Miles Identität, Miles Freunde, Miles Nails, Miles News. Mir erscheint, du bist beim Thema Jugendslang ein Miles Experte. Sehr gut. Weiter. AfD-Wähler ist ein Ausdruck für jemanden, der nicht merkt, dass er verarscht wird. Zum Beispiel von einem Lochkartenprofi. Verstehe. Wagenknechten wiederum ist ein recht kompliziertes Verb, der es je nach Kontext entweder bedeutet, dass man ein Auto hochtourig in einem niedrigen Gang heulen lässt, vorzugsweise mit russischem Benzin, oder dass man überall seinen Namen draufschreibt, weil man sich selbst so geil findet. Okay. Und du glaubst wirklich, dass die Kids deinen, ich sag mal, doch etwas kleinkünstlerisch angehauchten Slang abgewinnen können? Natürlich. Wie würdest du einen mittelalten Menschen nennen, dessen Vorhaben nach hinten losgehen wird? Du meinst, ich bin ein Facebook-Nutzer, der Brexit macht? Besser hätte ich es nicht ausdrücken können.